Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Podcast UFO Hype Trump. Hallo. Sorry. So. Hallo, das Podcast UFO. Wir sind heute, letztes Mal waren wir in diesem halligen Raum. Heute sind wir ganz weit draußen. Heute sind wir live von der Arktis. Klimawandel, wir brauchen dich. Wir beschwören dich. Mach mal irgendwas, dass das der Klimawandel schneller kommt. Fahr mit dem Auto ein paar Mal um Block. Wir essen Fleisch. Herzlich willkommen zum Podcast Uferinchen. Eine kleine Ausgabe heute mal. Ich habe an Tag 18 bereits unseren Hund, den führenden Schlittenhund, gegessen. Weil uns so kalt war. Oh, wir hatten keine Nahrungsvorräte mehr. Tag 19. Beate hat die Hütte verlassen, um nach Hilfe zu suchen. Nur noch Stefan und ich sind jetzt hier. Seit 10 Tagen hängen wir aufeinander rum. Tag 23. Beate ist noch immer nicht zurückgekehrt. Dafür eine andere Inuit-Dame. Tag 28. Wir wissen nicht, welche Sprache die Inuit-Dame spricht. Deswegen haben wir sie mit Inuit angesprochen. Aber sie hat 50 Wörter. Für fickt euch. 48 davon kenne ich schon. Tag 32. Heute hatte Stefan so einen Blick in den Augen. Ich wusste nicht, wollte er mich essen? Im wörtlichen oder im metaphorischen Sinne. Die Nahrung wird langsam knapp. Tag 34. Ich habe ihn wirklich gegessen. Kein Scheiß. Ich dachte, meine Blicke haben sie ihm verraten. Er hat es nicht geglaubt. Ach ja, und ich hatte mein erstes Mal. Mit der Inuit-Dame. Ich glaube, das ist, habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Welche Geräusche kannst du gut imitieren? Ich glaube, was ich am besten imitieren kann, ist schwere Stiefel stapfen durch hohen Schnee. Und zwar... Okay. Oder Krümelmonster ist... Das ist auch der Sender beieinander, ich glaube. Achtung! Und jetzt ein Schlag ins Gesicht. Krümelmonster stapft mit großen Stiefeln essend durch den Schnee. Und wird dabei geschlagen. Nee, es ist eher so ein... Das ist, glaube ich, der beste Job, den man haben kann. In so Comic-Büchern die Soundeffekte verwörtlichen. Krawem! Krapatz! Rapapau! Ringeding! Auch der erste, der mit Vroom. Oh. Weil es ist nicht Broom. Broom. Es ist dieser der LKW anfangs. Broom. Mhm. Aber dieses Vroom, dieses. Das ist noch was anderes. Wenn was Spitzes, so ein Superman durch die Luft. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie dein Big Tasty Onkel, wo man sagen kann: Mein Großvater hat damals das Peng erfunden. Schüsse klingt doch gar nicht wie Peng. Nee, genau wie Hunde klingt auch nicht mit wie Wow Wow. Und Katzen klingen auch nur remotely wie Miau. Es ist eher so ein Wa. Web. Es hätte auch Web sein können. Web ist eigentlich relativ nah dran an dem Hund. Web ist näher dran als Wow. Mach mal Wow. Wow. Und damit herzlich willkommen zu dem Podcast, der berühmt geworden ist durch seine knallharten, effektiven, on the nose Soundeffekte. Ich hoffe, falls ihr diesen Podcast gerade mit Katzen hört, haben die sich hoffentlich gerade, nicht gerade voller Schreck und Angst vor dem Hunde. Heute sagt niemand mehr Hund. Heute sagt haben sie sich vielleicht vor dem Hunde hinter der Türe versteckt. An diesem schönen Freitag. Das war immer so, wenn man an so einem, der Schulweg, man geht nach Hause, stapft durch den hohen Schnee und man sieht dann so ein Schild an so einem Haus, Vorsicht vor dem Hunde. Und man denkt sich, du meinst Hund vor dem Hund? Nee, Vorsicht vor dem Hunde. Warum Hunde? Der Hunde hinter der Türe. Moment mal, wie viel Uhr ist es gerade? 9. Was ist los mit Ihnen? Ich bin dafür, dass alle Wörter auf E enden. Warum? Und dann, ja, das können Sie bei meinem Seminar, warum alle Wörter auf E enden sollten, Hörende. Wie heißen Sie denn? Erich. Ja. Jeder Gag endet mit einem, ja. Na gut. So musste es ja jetzt erscheinen. Naja, so musste der enden, der Sketch. Und das weiß ich noch genau, wie ich zu meiner Lehrerin damals gegangen bin. Und ich wollte das Wort Umhang schreiben. Und ich habe sie gefragt, entschuldigen Sie, Frau Bruckner, wie schreibt man denn... Entschuldigung, wie bitte? Wie schreibt man... Und eigentlich hast du einen schweren Herzinfarkt. Aber niemand konnte helfen. Einfach komplett direkt in die Inklusionsklasse gekommen. Straight. Umhang. Wie dick musst du sein, um in die Inklusionsklasse zu kommen? Ich war ja im Inklusionskindergarten. Mhm. Ich weiß, das dachte ich mir erzählt bereits. Ich war, nee. Doch, ich war tatsächlich in einem Inklusionskindergarten, wo auch ganz viele Kinder mit Rollstühlen waren. Für mich als Kind dachte ich, Alter, ich will auch einen Rollstuhl haben. Klar. Wie geil ist das denn? Nicht mehr gehen. Hallo, die rollen durch die Gegend. Und ich habe mir jetzt auch immer Spaß gemacht, die anderen rumzuschieben und rumzurollen. Und so als Kind, du raffst es ja auch nicht. Oh, ich hätte zwei Leute genommen, dem einen eine Lanze in die Hand gedrückt, dem anderen auch eine Lanze. Ja. Und dann hätte ich so ein Tjoste gemacht auf dem Hofe. Würde ich die einfach ineinander laufen lassen und dann gucken wir, wer gewinnt. Oder zum Beispiel, ich hatte immer einen Freund in meinem Freundeskreis, also einen Kindergartenfreund, mit dem war ich im Kindergarten befreundet und dann in der Schulzeit hat man sich auch noch getroffen und der war auf einer Montessori-Schule als einziger. Wir waren alle auf normalen Schulen. Ich war auf einer Montezuma-Schule. Und der konnte nicht lesen. Das ist eine Humorfarbe. Der Montessori-Schule konnte nicht lesen, als wir schon lesen konnten. Und damals war das Spiel Pokémon wahnsinnig in, wo man viel lesen musste. Und dann haben wir das immer gespielt und er so, ja, ich kann nicht lesen. Und man ist ja als Kind geneigt, einerseits man hat eine grausame Ader zu sagen, du kannst nicht lesen, du bist ein Arschloch. Auf der anderen Seite hat der gesagt, Moment mal, Freunde, pass mal auf. Die Erfinderin der Montessori-Schule, der Montessori-Pädagogik, ist auf dem, lass mich raten, 10.000 Lire-Schein abgebildet. Und wir so, wow, okay, du bist ein krasser Typ, du bist ein krasser Kerl. So, das war wichtig als Kind, dass der Erfinderin der Art von Schule, auf die man geht, auf dem 10.000 Lire-Schein abgebildet. Weißt du, wo ich war? Ich war auf der Südschule. Das ist eine fucking Himmelsrichtung. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas anderes mithalten Gibt's kann. Gibt's nicht irgendeinen Autoren? Leute, Heinrich Böll, Hermann Hesse, Heinrich Gersel, irgendjemanden. Gibt's nicht noch einen? Nein, wir nehmen eine Himmelsrichtung. Und danach kommen Uhrzeiten. Tage. Die Donnerstagsschule. Die Montagsschule. Die Mondschule. Die Saturnschule. Ernsthaft, Leute, es gibt doch auch mal, schau mal, moderne, vielleicht mal weibliche Literatoren. Vielleicht kann man da nicht was machen. Da gibt es doch tolle junge Leute im Independent-Bereich. Nein, das ist die Maiskolbenschule. Wann glaubst du, kommt zum ersten Mal so die Mariah Carey-Schule? Also sowas, stimmt, wo man eigentlich in der Popkultur ankommt. Weil ich meine, also man will natürlich immer die Weltliteratur nehmen. Oh, Böll, Günter Grass, Fridtjof Nansen. Oh, Heinrich Dürrenmatt. Oh. Weißt du was? Mal ein bisschen hier, die Michael Jackson-Schule. Ja. Für, oder die Mariah Mighty Carey. Die Mighty Ducks, die Adidas-Schule. Das wird doch kommen. Oh, das wird in unserer kapitalistisch geprägten Zukunft wird das doch eh kommen. Alter, ich merke die ganze Zeit, in dir steckt ein... Also du bist der größte Kapitalismuskritiker. Du avancierst dazu gerade. Du, ich bin halt nicht so ein Fan von Unterdrückung der Arbeiterklasse. Sorry. Ja gut, jetzt ist ein linksversiffter Podcast, wie das auch mittlerweile hier, weil du deine Lehren durchdrückst, deine scheiß marxistischen Kackthesen. Und mal ganz im Ernst, wir haben heute zusammen den Wahl-O-Mat gemacht. Ich habe die Partei mit Abstand war vorne, danach Grün, dann Linke. Ja, und du, aber auch nur mit so 56%. Die NPD hatte 46%. Also da ist schon viel im Argen bei mir offensichtlich. Aber du hattest mit 86% tatsächlich die Linken. Klar. Heißt, du bist, und danach kam auch sofort diese super linksextreme Partei. Heißt, du bist echt die am, MLP, ja klar. Du bist echt am Ende. Du, und ich die kommunistische nicht, dass, Weltrevolution Ich will auch nicht, bevor. Dass deine scheiß Sozi-Wellen hier dem im Podcast beigetreten werden. Das ist auch... nachher wird das hier so ein verbotenes Jugend-, so ein Campus-Sender, den das man... Das ist der Verfassungsschutz. Genau. Achtet auf uns. Der ist ja auf dem linken Auge blind. Und auf dem rechten auch. Der hat nur noch die Nase. Der Verfassungsschutz hat nur noch die Nase, Leute. Er riecht nur noch. Er ist blind. Obacht. Er schmeckt nur noch und riecht. Fühlt ein bisschen. Ohne Fühlen der beschissenste Sinn, sind wir uns einig? Nee. Du fühlst gerne? Ja, es gibt eine bestimmte Situation, wo man gerne fühlt, oder nicht? Ist ein bisschen kalt, findest du, oder nicht? Ja, oder? Stimmt, du hast recht. Der Winter steht schon wieder auf der Haustür, ne? Ey, Atomwinter, habe ich gehört. Wir sitzen ja gerade in so einem kleinen Iglu hier, den wir uns gebaut haben in der Arktis. Wie funktioniert das genau? Also du, wie ich es verstanden habe, musst du in die tiefe Eisschichten vordringen, musst dann mit so einer Säge so kleine Würfel ausschneiden und die stapelst du übereinander, bis sie eine Kuppel ergeben. Was ich weiß, ist, dass der Boden des Iglus muss höher liegen als der Eingang des Iglus, damit... Und wie kommst du dann rein? Ich glaube, daran haben die nicht gedacht. Wie kommst du dann rein? Du schlüpfst halt unten durch. Also du gehst halt erst die Treppen runter, dann gehst du in den Eingang, dann kletterst du die Leiter hoch und dann bist du in einem Iglu. Da ist so ein Code-Eingang-Ding, da musst du dann 5553 eingeben, genau, dann kurz deinen Fingerabdruckscanner, Iris-Scan und dann kannst du rein. Und dann, damit du heizt ja die Luft auf im Iglu und damit die warme Luft nicht rausgeht, weil warme Luft geht ja nach oben, ja, das muss es jeder so. Und deswegen, so funktioniert ein Iglu. Früher tatsächlich, bei meiner Oma, war wahnsinnig viel Schnee und die hat... Warum? War so eine Straße, weil die relativ südlich in der Nähe der Alpen wohnt. So. Und da war so eine Straße, so ein Hang runter und dann war ihr Haus. Und dann hat der Schneepflug einfach mal so den gesamten Schnee von der ganzen Straße genommen und einfach runtergeschoben. Und dann war kurz vor dem Haus meiner Oma ein riesiger Schneeberg. Was ein dusseliger Schneeberg. Es war einerseits dusselig für uns Kinder natürlich unfassbar geil, so einen riesengroßen Schneeberg zu haben, wo man halt drauf rum und dann konnte man auch so Tunnel graben. Und da haben wir auch mal ein Iglu gebaut und der war fast eingestürzt. Das war tatsächlich, weil das war ein bisschen klaustrophobisch, weil du bist ja faul, du gräbst ja nur so viel, wie du brauchst. Und dann steckst du da in so einem Höhlensystem drin und kommst nicht mehr raus. Als Kind ist man ja, wird man ja sehr kreativ. Also man ist ja, ich würde auch Kindern eine größere Kreativität als die meisten Erwachsenen unterstellen. Potzblitz, das ist eine These. Und dann macht man als Kind ja auch aus den meisten Situationen, wenn man irgendwie mal so eine Pfütze hat oder so, wird daraus dann irgendwie ein Ozean und man spielt Riesen, die gegeneinander in diesem Ozean kämpfen oder keine Ahnung, man spielt mit Schiffen da drin. Ich fand es als Kind immer sehr schwierig, wenn dann mal so ein Riesenberg kam aus Schnee, dann, was macht man dann damit? Weil du bist in gewisser Weise reizüberflutet. Weil, ja, was spielen wir jetzt zu, damit? Zu real. Meistens steht man dann davor und denkt sich, ah, zu cool und geht dann wieder, ja, ja. Um dann mit seiner scheiß Pfütze zu spielen. Oder wenn du halt irgendwie die Pistole in der Schublade von deinem Onkel findest, du kannst nicht mit einer Pistole spielen. Das ist du kannst so mit crazy. Ast kannst du Gewehr spielen. Genau. Aber wenn du dann wirklich eine MG findest, dann kannst du, was willst du dann machen? Was ist das dann? Ja. Das ist zu real, das funktioniert nicht mehr. Das ist wirklich zu real. Dann geht die Imagination auch ein bisschen flöten. So. Ist das die Verdammnis des Erwachsenen, dass man immer mehr die tatsächlichen Dinge benutzt und dadurch die Fantasie flöten geht? So, weil du die Welt geht ist viel ja, flöten, das ist glaube ich die Welt. Ein Grundproblem des Erwachsenwerdens. Die Welt ist in ja meinem für Buch nachzulesen, es geht alles geht flöten. Und in dem Buch liegt bei eine Bach runter. So. Weil die Welt ist ja für die Erwachsenen geschaffen. Alles was wir um uns sehen ist ja für Erwachsene gebaut. Ja, außer die Kinderspielplätze, die rutschen, die schaukeln. Aber ich würde sagen, die Kinder sind in dieser Welt fremd. Oh, alles diese ist für sie linksversifften Scheißthesen. Die ganzen marxistischen und Floskeln. Grunderwerbsteuer für alle. Nee. Ich glaube, das ist der politischste Tag meines Lebens. Ich habe auch keine Ahnung. Aber du, ich habe dich beobachtet. Ich habe den Wahl-O-Mat entdeckt heute, habe den gemacht, habe der Redaktion gesagt, Leute, der Wahl-O-Mat ist draußen. Achtung, ich habe so eine Klingel, die große Wahl-O-Mat-Klingel. Wahl-O-Mat, das klingt einfach wie so ein unbegabter Roboter einfach. Und dann, damit Leute wie du das auch mal machen. Sondern habe ich dich beobachtet. Dann habe ich dir gesagt, kannst du den Wahl-O-Mat machen? Du warst ganz aufgeregt, hast ihn dann gemacht. Und ich habe mich mal so hinter dich geschmiegt und geguckt, wie du das so machst. Und mir ist aufgefallen, dass wir exakt die gleichen politischen Ansichten haben, ohne dass wir uns hier jemals groß über Politik ausgetauscht haben. Mhm. Und ich bin froh, jetzt mal hier in der Antarktis mit dir darüber zu sprechen zu können. Jetzt, wo es zählt, ne? Jetzt, wo es zählt, jetzt können wir eine neue Gesellschaft aufbauen. Jetzt gilt es so. Was machen wir mit diesem Inuit-Volk, was wir unterdrückt haben die ganze Zeit? Was bauen wir daraus? Bauen wir eine Demokratie? Mhm. Bauen wir eine Aristokratie? Mhm. Bauen wir eine Elite-Gesellschaft? Oligarchie. Da weiß niemand so genau, was das sein soll. Auch mindestens einer von uns muss Olli heißen. Ja. Sonst läuft da gar nichts. Was machen wir jetzt mit diesen Leuten? Und ich habe dich beobachtet, wir haben exakt die gleichen Ansichten, außer wenn es ums Geld geht, weil ich will mein Geld behalten, ich will reicher werden. Ja, dir ist Geld scheißegal. Schön Geld den Armen und Kranken, das ist so meine Einstellung. Genau, Arme und Kranke, je alles kränker, Geld desto haben, reicher. Ja, diese Sozi-Scheiße halt einfach. Ja. Und da bin ich einfach der knallharte Kapitalist und denke mir, ich will Geld. Ich will Geld. Ich verstehe das schon. Darum geht es mir primär. Alles andere ist mir so ein bisschen egal. Und da ging es dann so ein bisschen auseinander. Wir hatten tatsächlich auch heute eine semipolitische Auseinandersetzung über das Tempolimit auf Autobahnen. Ja, das stimmt. Wo da Stefan, angeschrien. Bleifuß Stefan, natürlich wieder überhaupt keinen Fingerbreit von seiner scheiß konservativen alte weiße Männerposition abkommt, dass ich will schön hier ballern, Fußball, Autobahn, Frauen. Ich will Sex. Wirklich zum Fußball, zu meinem Vibe. Da hat das Essen am Tisch zu stehen, deswegen bretter ich mit meinem Mercedes mit 200 Karacho über die scheiß Bahn. So, und da solche Scheißparolen hat Stefan um sich geworfen. Also ich muss sagen, das Tempolimit ist das Beste, was mir passieren konnte als Mensch. Ich fahre ganz oft von Dortmund nach Köln. Das ist jedes Wochenende zweimal. Zurück und hin, meistens. Und das ist wirklich einfach das Coolste der Welt, dass es Tempolimit gibt. Es kam heute dann raus, als Hauptgrund dagegen war, Staus bilden sich häufiger wohl. Das ist empirisch belegt, diese empirische Untersuchung will ich gerne mal sehen. Aber das sind dieser Seitenhieb nur am Rande. Und dann, das kommt dann halt immer als Ausrede. Und ich behaupte aber, du kannst ohne Tempolimit, kannst du einfach selber dein Tempo bestimmen. Du kannst selber entscheiden, wie schnell ich irgendwo da sein will. Ja. Die meisten sagen sich, nö, ich fahre einfach mit 80 irgendwo auf irgendeiner Spur, ist mir scheißegal. Und dann komme ich mit meinem weißen Flitzer und flitze durch. Weißt du, das ist mir scheißegal. Und du musst Ich bin kurz davor, meinen Führerschein zu verlieren, muss ich dazu sagen, weil ich habe jetzt 2 Punkte. Oh ja, das stimmt. Und habe jetzt ein Riesenknöllchen bekommen und das alles geht so ein bisschen den Bach unter meiner Autofahrkarriere. Aber ich halte mich da nicht an Regeln. Ich bin ein Rebell. Auf der Straße bin ich ein anderer Mensch. Ich sage ganz eindeutig, der Mensch ist der Maschine unterlegen. Der Mensch ohne Regeln mit Maschinen hantiert, gibt es Tote. Der Mensch kann doch nicht so einen fucking 8-Zylinder-Supermotor kontrollieren, mit dem er dann irgendwie mit 400 km/h über die Autobahn ballern kann. Und es ist ja auch überhaupt nicht zukunftsweisend. Die Autos werden immer schneller und der Mensch wird immer langsamer und dümmer und hat immer mehr Handys in der Hand. Und das geht nicht. Da sterben Leute. Und da sterben ja die Schnellen. Und du willst auch gerade die Schnellen, dass die nicht sterben. Die musst du doch bewahren. Das soll eine schnelle Gesellschaft sein. Ich bin der Meinung auch, dass du auf den deutschen Autobahnen kannst du Leute outsmarten. Du kannst schneller am Ziel sein als dumme Menschen. Einfach, ich habe mittlerweile diese Strecke kenne ich so gut, dass ich einfach an manchen Stellen anders fahre als die meisten anderen. Ich weiß, wo Spuren zusammengeführt werden, weil ich die Verkehrszeichen mal beachte. So, man kann relativ gut antizipieren, wo es gerade schneller geht. Und natürlich gehe ich dann auf diese Spur, wo nicht die beiden Spuren zusammengeführt werden. Und dann bist du einfach schneller. Allein sowas mal wie an Reißverschluss halten oder so. Und ganz bis zum Ende der Spur fahren und rechts. Das spart so viel Zeit. Du musst einfach mal. Also Arschloch sein, meinst du? Ja, richtiges Arschloch sein. Schön mit links blinken und die Hand an der Hupe. Das bin ich. Ja. Die Hand am links blinken und an der Hupe. Auf der anderen Seite, ich finde, wenn es eine Höchstgrenze für Geschwindigkeiten auf deutschen Autobahnen geben sollte, sollte es auch eine Höchstgeschwindigkeit in deutschen Fußgängerzonen geben. Da gibt es Leute, die wetzen, die rennen, die sprinten. Ja, weil das du flanierst. Das kann so nicht sein. Ich flaniere, ich bummle. Nee, du bummelst und manchmal flanierst du, meistens bummelst du. Mit deinen großen Einkaufstaschen von Primark und so, sehe ich dich ja immer in Köln rumlaufen. Mit so großen von Norma und den ganzen Depots. Du bist so ein Depot-Einkäufer. War nicht in Spanien der Terroranschlag auf die Flaniermeile? Ja. Noch nie wurde das Wort Flaniermeile oft im Fernsehen im Auto genannt. Flanier. Die sind da flaniert, er ist gesaust und das kann ja nicht gut gehen. Wir wissen doch alle, da kommt es zum großen Sausen Krabems. Plus Flanieren ist gleich Kapong. Ich meine, das war ein internationaler terroristischer, islamistischer Angriff auf das Flanieren. Ja. Und nicht nur, dass sie keinen Bock haben, dass aber wir Menschen haben. Aber ich lasse mir mein Flanieren nein, nicht wegnehmen. Der deutsche Flaniertag. Flanieren, bis die Füße bluten, sag ich, Leute. Einfach mal schön auf ohne blamieren. Und dann gehst du da mal mit deinen großen Taschen. So langsam quetschst du dich durch die Fußgängerzone. Ja, flanieren geht über studieren. Ja, und dann sausen Leute an dir vorbei. Und du kommst damit halt nicht klar. Deswegen willst du jetzt das Tempolimit da. Ich bin Flaneur. Aber das ist auch bestimmt wieder so eine linksversiffte Scheiße. Schöner Flaneur. Die ich mir nicht ertragen kann. Warum gibt es keinen Rechtsversifft? Glaubst du, wir sind denn der politikloseste Podcast? Glaubst du, wir tragen dazu bei zur Politikverdrossenheit? Mit unserem kleinen Spaßprojekt? Nein. Verdrossenheit ist nicht dasselbe wie Ignoranz. Wir sind politikignorant. Wir kennen uns mega gut aus, lesen alle Zeitungen, sind super informiert. Wir ignorieren es nur bewusst, weil wir es nicht mögen, weil es keinen Spaß macht. Weil wir sind Spaßmenschen. Wir sagen, wir wollen Spaß haben. Ich glaube, wir sind zu zynisch. Und das ist nicht gut. Ich weiß gar nicht. Sind wir so zynisch? Ja, ich bin zynisch. Ja, stimmt. Dir ist echt alles scheißegal. Ich denke mir, die meisten Menschen sind mir egal. Die meisten Politikentscheidungen sind mir egal. Ich schalte ein, wenn es spannend wird. Weißt ja, du? Aber dann, ich wenn ein Fisch stirbt, dann irgendwie erstmal die Woche Brennpunkt. Urlaub. Beim Brennpunkt bist du eine Woche Urlaub. Ja. Oh, mein Fisch ist gestorben. Ich schalte ein, wenn ein Brennpunkt ist. So. Und dann aber auch mit so einem Popcorn-Schüssel. Das ist der Höhepunkt deiner menschlichen Interaktion, ist Brennpunkt. Ja, erst wenn es brennt, dann interessierst Brennpunkt. Du dich für Menschen. Ja, ja. Ja. Weil dann weine ich auch direkt. Da bin ich sehr überemotional. Ich bin bei Filmen sehr emotional, bei der Realität gar nicht. Ich habe am Wochenende E.T. gesehen, zum ersten Mal. Hm. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber der hat mich so mitgenommen, der Film. Ja. Und ich habe bestimmt 20-30% des Films geweint. Mich hat das so mitgenommen. Das meine ich, wir labern oft Quatsch und wir machen oft Scherze und man kann uns oft nicht glauben, wenn wir Dinge sagen. Aber ich habe wirklich bestimmt 40-60% des Films habe ich geweint, weil ich das so traurig fand und so schön. Mensch. Es ist so ein schöner Film, weißt du, und dann da bin ich plötzlich emotional. Aber was dann die SPD vorschlägt und ob hier die kleine Clara von diesen ganzen SOS-Kinderdörfer-Post, die ich immer bekomme. Komm. Aber da kam noch jetzt dieses Video von dem Casting von dem kleinen Jungen raus, ne? Wo Steven Spielberg den Typ castet und der halt instant irgendwie anfängt zu weinen. und irgendwie super delivered. Ja, er spielt die Szene, auch wo improvisiert, glaube ich. Er spielt die Szene, wo sie ihm den E.T. wegnehmen wollen. Genau. Und dann kommt halt so ein Polizeiofficer und sagt ihm halt, wir müssen das nehmen. Das ist, sie haben noch ein Alien im Haus. Ja. Wir müssen es jetzt wirklich mitnehmen. Tipp, sag einfach nicht ja, dann würden die vielleicht einfach gehen. Und dann muss er halt diese Szene spielen. Und das ist sein Audition-Tape quasi. Das ist super gut. Und der spielt so richtig gut. Und dann sagt er später wohl im Interview gesagt, dass er das gemacht hat, weil er an seinen Hund gedacht hat, der gestorben ist. Und der ist einfach so drin. Ich unterstelle ihm auch so eine Art von Behinderung, dass er sich das so gut vorstellen kann einfach. Mhm. Weiß ich nicht. Aber der ist unfassbar begabt da drin, sich das vorzustellen, in Emotionen reinzuversetzen. Der ist einfach in diesem jungen Alter unfassbar Aber aus gut. dem ist dann auch, ich glaube, so Kinderstar ist das schlimmste Schicksal, was ein Mensch haben kann. Ja, schau dich an. Das mit Abstand schlimmste Schicksal. Nichts so schlimmer als Kinderstar sein. Du schaust zurück auf deine Jugend, du schaust zurück auf dieses Demo-Tape, das wird jetzt geschert, viraler Hit. Ja, toll, vor 10 Jahren konnte ich mir gut schauspielen. Jetzt arbeite ich bei KFC, irgendwie kratze ich das Fett aus den Ritzen. Das Lustigste aller Zeiten. Ist ein leichter Insider-Story aus dem Lego-Magazin. Aber Photoshop Philipp ist die lustigste Parallele, weil er ist nicht mehr ganz so jung gewesen, als er Photoshop Philipp wurde. Aber er war ja auch in so einem gewissen Kreisen so ein kleiner Star. Genau, ja. So ein kleiner Kinderstar. Ja, so ein kleiner Rebell. Und dann hat man so nach und nach immer mal mitbekommen, was aus dem geworden ist und so. Und ein Jahr nach seinem Erfolg hat er die Schule abgebrochen, erste Klasse wiederholt. Und dann irgendwann hat er die Schule abgebrochen, mittlerweile macht er irgendwo eine Ausbildung, mittlerweile hat er die auch abgebrochen und seine Haare werden immer länger, ja, und dann die Shirts immer schwärzer. Er hat auch noch eine Zeit lang Poetry Slam gemacht, wo ich mir dachte, so Alter, jetzt, wann muss man eingreifen? Und dann haben wir den noch auf so einer Weihnachtsfeier oder so, stand er plötzlich mit so langen Haaren und so Kiffer-Augenringen und so eine Zigarette im Mund neben uns, war so far out, viel cooler als wir. So einem beschriebenen Zettel in der zittrigen Hand, so als wollte er gleich anfangen zu slammen einfach so. Schaut immer so auf so einen Zettel, wo du denkst, gleich geht's los, das weiß man bei Poetry Slammern immer nicht. Die sind ja mitten im Gespräch, fangen die plötzlich an zu slammen. So, das weiß man nicht. Und ich rede mit dir, aber rede ich wirklich mit dir oder rede ich nur über mich? Ich wollte nur wissen, wie es deiner Freundin geht. Bist du mit ihr zusammen oder? Wir sind noch zusammen, sammeln. Man sammelt in der Beziehung nur die Gedanken von anderen. Das hast du dir aufgeschrieben. Nee, das, ich dachte mir schon, dass du mich ansprichst darauf, ob wir noch zusammen sind. Mach's gut, tschüss, viel Spaß in der Zukunft. Aber Kinder. Zukunft. Und Kinderstar ist echt, weil du, das ist ja eigentlich dem grundmenschlichen Bedürfnis nach Perfektion genau gegenübergesetzt. Der Mensch schaut in die Zukunft und denkt sich, oh geil, irgendwann mal bin ich total, von mir aus auch nur, ich bin ein guter Vater, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein guter Schauspieler, ich bin ein guter Musiker, Künstler, was auch immer. Aber wenn du in die Vergangenheit guckst und du siehst dieses viral gehende Tape von dir und du denkst dir, jetzt bin ich schlechter, wie schaust du denn in die Zukunft? Ja, ja. Du denkst dir, jetzt geht's nur noch bergab. Du hast keine Ziele mehr, es kann nur noch bergab gehen, ja. Der schlimmste Schicksal für mich der ganzen aller Welt ist Louis Armstrong. Nee. Ace? Wie heißt er? Ace. Wahrscheinlich heißt er Ace. Ace Armstrong. Armstrong. Leg Armstrong. Neil Armstrong. Auf dem Mond. Barney. Der denkt sich auch so, ein ganzes Leben, er trainiert jeden Tag, sprintet. Wir waren auf dem Mond, er ist zurück, Blumen, alles so. Okay, nächste Woche Saturn. Nein, Neil, das war's jetzt erstmal. Was? Oder Angelique Kerber, um mal ein popkulturelles Beispiel aus der Tenniswelt zu nehmen, wo ich weiß, dass du zu Hause bist da. Die hat ja jetzt von einem Jahr, hat sie Wimbledon gewonnen. Und was also der krasseste Erfolg war, und die ist einfach unfassbar jung, Weltranglisten 1, weil du gelammelst dann so Grand-Slam-Punkte, kriegt so viel, dass sie auf Platz 1 der Weltrangliste ist. So seit Jahren mal wieder eine Deutsche auf der Weltrangliste, dann auf Platz 1, unfassbar jung noch. Ja, und das war's. Aber am Anfang ihrer Karriere so hat sie Serena Williams geschlagen und ist halt sofort, hat die weltbeste Tennisspielerin geschlagen, so ohne Zweifel. Und das war dann einfach, dann hat sie auch alles erreicht. Und jetzt, gestern ist sie rausgeflogen bei den US Open. Ein Jahr danach, jetzt ist es mittlerweile, läuft gar nichts mehr. Das ist auch krass. Was ist denn Ansporn, wenn du alles erreicht hast? Weil deswegen ist diese Weltrangliste auch so uncool. Weil du weißt, dass du der Beste bist. Ja, das stimmt. Vor allem ist es... Es verändert sich ja auch nichts. Ich meine, wenn du einen Film machst und dann heißt der Film ist auf Platz Nummer 1 der Einspielergebnisse, dann kommt der nächste Film und dann sagst du, ich will wieder Nummer 1 werden. Nee, das ist doch egal. Aber wenn du selber der Mensch... Bei sowas sind die Einspielergebnisse doch scheißegal. Weil wenn du so ein Kunstwerk machst, sind die Einspieler doch schon. Ja gut, gut, ist die Frage, wie du an den Film rangehst. Aber ich glaube, so ein Christopher Nolan, glaube ich, der schaut schon auch aufs Boxoffice. Ja, das kann mir auch vorstellen. So, der ist ein cooler Typ vielleicht und macht ganz okay Filme so, dafür, dass es so krass Mainstream ist. Aber ich glaube, dass, worauf, weil ich meine, das sind ja Leute, die kriegen auch keine Kritik mehr, so. So ein Christopher Nolan, klar, in der Öffentlichkeit und so, aber ich glaube, so in dem privaten Kreis und so, die haben ja dann lauter Ja-Sager um sich. Und die können dann eigentlich außer nur noch den unsympathischen Bruder. Nee. Das hat mir nicht so Weihnachten dann so immer. So ein Kreisel. Ja, das ist so Christopher Nolan zu Hause, ja. Nee, also der Film hat mir dieses Jahr nicht gefallen, den du gemacht hast. Christopher. Nee, mach mal was im Western. Stochert in seiner Weihnachtsgans beschämte Stimmung. Die Tante. Christopher, mach doch mal was mit Western. Ich fand das ja früher immer so toll. Leonardo DiCaprio fand ich ja nicht so gut. Nee. Ich find ja Ralph Fiennes immer viel sympathischer. Ja, sorry, Mama. Und mach mal irgendwas mit mehr Pistolen. So, das ist immer so toll gewesen früher. Der Bud Spencer. Das mit waren den Fäusten. Gute Filme. Da war nicht diese ganze Action-Kacke. Die hatten Humor und Herz. Und die hatten keine Computer, wie du immer da mit deinem Gerätchen. Nee. Kreisel. Bitte, Christopher, ein Kreisel. Das ist doch Kinderkram. Ja, sorry, Mama. Die Kartoffelpüree wird so ganz weit ausgebreitet auf dem Teller. Ja, tut mir leid. Also wirklich ungeschnitten Weihnachten bei mir vor 3 Jahren, glaube ich. Hör mal. Diese vor der Bescherung, alle sitzen da, die ganzen Verwandten sitzen da mit ihren Weihnachtspullis an und ihren lustigen Elchhüten auf und mit ihren so Geschenken in der Hand und im Hintergrund läuft Olo Fröhliche. Und dann mein Onkel dreht sich zu mir und sagt, haben wir diese Sendung dafür, die du geschrieben hast? Neo Magazin? Finde ich furchtbar. Oh, du Fröhliche. Warum, was gefällt dir nicht? Warum du Seliger. Was magst du denn nicht? Gnaden. Das war echt... Einfach, ich dachte mir so, ein bisschen unsympathisch, fuck. Dieser Jan Böhmermann, ne? Ja. Stille. Bisschen arrogant, finde ich. Echt scheiße, ey. Verwandte sind knallhart und deswegen lieben wir sie. Es gibt nichts Schlimmeres als ungefragte Kritik. Wenn niemand nach deiner Meinung fragt und jemand sagt so, ich weiß nicht, ich schaue ja nicht mehr so viel Fernsehen, irgendwie, das interessiert mich nicht so. Ja, ich liebe was, dieses. Was ich liebe was soll ich damit anfangen? Unbedrängten Beleidigungen. Richtig, wo man nicht das Gefühl hatte, okay, wir reden gerade über meine Nase und gut, die ist halt ein bisschen groß, kommt dann im Gespräch raus. Aber das Unbedrängte, dieses, nee, deine Nase gefällt mir nicht. Und dann geht man. Das ist immer das so, wenn Leute reden, als müssten sie jetzt was äußern, aber sie müssen es eigentlich nicht. So, das ist oft so, wenn ich ab und zu mal irgendwie so ein Foto mache mit jemandem oder dann kommt es mal vor, dass jemand sagt so, ein Freund von mir ist total großer Fan von dir, kann ich kurz ein Foto machen für ihn? Hm. Ich finde es ja... Ich schaue ja irgendwie lieber dann Almost Daily mit Eddie oder so. Okay. Tschüss. Sorry. Tut mir leid. Aber gerne, gerne gebe ich dir ein Foto. Also einfach so, niemand fragt danach. Das ist ja ohnehin das Lustigste. Wir sind ja Podcaster und wir schneiden ja auch Podcasts ab und zu. Und man kann ja durch Schnitt alles ändern. Ja. Man kann jemanden so fucking unsympathisch dastehen lassen. Und ich finde, man hat ja verschiedene Tricks in seiner Scherenkiste, wo man verschiedene Nadeln und verschiedene... Ja, wir sind wie so ein Friseur, kann man sich vorstellen. Genau, ja. Hier ist die Frage, wo wir den Rasierer anlegen. Da ein bisschen schummeln. Und das Beste, was man machen kann, ist, wenn man im Gespräch jemanden eine Frage stellt und dann antwortet die Person und in der Episode schneidet man die Frage raus. Ja. So dass es so klingt, als würde so, wenn du zum Beispiel... So eine These aufstellen also, einfach. Was würdest du sagen, war dein stolzester Moment in deinem ganzen Leben, Stefan? Es war dieses eine Mal, als ich einmal da bin ich dann, plötzlich sollte ich auf die Bühne kommen und wurde einfach so aufgerufen ans Publikum und ich habe sofort was Lustiges gesagt und es war einfach richtig cool, weil ich sofort on point da war und alle haben gelacht und es war richtig großartig. Und wenn du jetzt die Frage rausgeschnitten hättest, wäre das der unsympathischste Moment unsympathisch gewesen. Ja. Ja, Fragen raus oder einfach, du kannst auch Leute mal ins Wort fallen lassen. Das mache ich manchmal bei diesem Podcast, dass wenn ich mich verhasple oder so, so tue, als ob du eher reingrätscht. Und was dann immer so klingt, als würdest du mich unterbrechen und deswegen würde ich aufgeben zu sprechen. Ach, das ist ja nicht schlecht. Nee, mach ich nicht. Nee, vielleicht doch. Ja, finde ich gut. Aber das ist wirklich immer so ein Ding, wo man sich der Zuschauer fragt, warum erzählt der das gerade? Warum erzählt der von seinem letzten Urlaub? Und du hast einfach nur die Frage rausgeschnitten. Ja, du kannst als Podcaster mega unsympathisch. Ja. Maxi Stettenbauer war eigentlich sehr cool, aber wir haben ihn einfach rückblickend alles geschafft. Umgelebt, auch so aus seinem Stand-up Sachen zusammengeschnitten. Wo wir gerade bei Scheren waren. Ich muss bald wieder zum Friseur und tatsächlich ist es ja das Cleverste, wenn du eine bestimmte Frisur willst und bei dir, du hast das Problem nicht mit deiner lächerlich gut sitzenden Lockenfrisur, aber ich hätte das halt dass man, bei mir ist alles möglich. So, ich habe diesen Kopf, mit dem man, den man bekommt als kleines Mädchen, wo man dann so schminken kann, diesen Default-Kopf, wo man dann auch die Haare schneiden kann und so. So wie man beim Rollenspiel, so der, bevor man was geändert hat, so sieht der aus. Ja, genau. So dieser Sims, Figur, wo man dann anfangen kann, die Hautfarbe und so einzustellen. Ja. Und dann ist es das Cleverste, wäre es doch eigentlich, mit einem Foto zum Friseur zu gehen und zu sagen, so würde ich gerne aussehen. Aber das ist mir so unangenehm. Und meistens suche ich mir sogar so Fotos raus und google dann so Männerfrisuren. Und dann suche ich mir so einen Screenshot raus. Hab auch so ein paar Screenshots auf meinem Handy. Und dann sitze ich da beim Friseur und denke mir so, zeigst du jetzt irgendwie diesen Prominenten? Zeige ich jetzt hier... Zeigst du wieder Ryan Gosling? Ich würde gerne so aussehen. Zeige ich jetzt Ryan Gosling. Und dann... Es ist mir so unangenehm. Ja, das kann ich vorstellen. Es ist mir so unangenehm. Aber vor allem, was man das Problem... Das ist das Cleverste eigentlich. Absolut, aber das Problem an Frisuren ist ja, dass du dann Hilfe brauchst, wenn du sozusagen, also was ich immer machen möchte, ist, ich denke mir immer wenn mir meine Frisur gefällt, sollte ich ein Foto machen von mir selber, um dann, wenn ich in ein paar Monaten zum Friseur gehe und sage, ich würde gerne genauso aussehen. Aber in dem Moment, in dem du gut aussiehst, denkst du nicht an Friseur und du denkst nicht daran, dass du jemals wieder scheiße aussehen könntest. Das ist wieder so die klassische Situation. Immer wenn du dieses Foto machen müsstest, hast du am wenigsten Motivation, das Foto zu machen. Das ist ganz toxisch. Wir malen mal einen Graph auf. Moment, in dem man an einen Friseur denkt, kurz danach, zu spät. Kurz davor und dann Momente, wo man am wenigsten an den Friseur denkt, wenn die Frisur am besten ist. Und das sind antiproportionale Graphen. Man könnte ja sagen, mach doch einfach ein Foto, nachdem du beim Friseur warst. Nein, denn nachdem du beim Friseur warst, siehst du am beschissensten aus. Weil dann bist du gerade wieder ganz unten. Du musst dann ein paar Tage warten, bis sich so eingegroovt hat und dann musst du ein Foto machen. Aber dann denkst du dir, oh, das sieht ja richtig gut aus. Und dann denkst du, man muss nie wieder zum Friseur. Ich liebe Graphen. Ich muss mal bei Twitter mehr Graphen machen. Ja. So von so Lebensproblemen, so die klaren, weil Mathematik kann Dinge am besten klar darstellen. Wir haben neulich darüber gesprochen, wie wir am liebsten mal wie wir Mathematik einfach so gern haben. Und wenn man weiß nicht, was die Zukunft bringt, vielleicht sind wir mal irgendwann wieder arbeitslos und wir müssten dann mal wieder anfangen zu studieren oder so. Ich glaube, wir würden beide, lass mal beide einfach Mathe machen. Eigentlich schon. Weil das ist das Klarste. Das ist das Gegenteil von Comedy einfach. Gibt's eigentlich weil so du hast nur eine klare Antwort. Gibt es so einen VHS-Kurs? Ich habe neulich, klingt doof, aber YouTube für mich entdeckt, im Sinne von Vorlesungen angucken. Ja. Weil das ist unglaublich. YouTube ist ja noch so viel vielschichtiger, als ich dachte. Total. Und von auch ganz viele Unis und ganz viele Sachen, auch so TED-Talks und so, kennt ja jeder. Aber einfach mal durchballern, es gibt unfassbar viel. Vor allem, ich habe neulich einfach so eine MIT-Vorlesung über Mathe angeguckt und habe nichts verstanden. Gar nichts. Und ich dachte mir so, vorher war ich sehr arrogant bevor dem Video und dachte mir das so, ja ich, gut, ja. Ich verstehe das schon. Habe mir einen Wikipedia-Artikel von einem Thema kurz durchgelesen und dachte mir, ja, gut, so ein paar Basics, die habe ich schon drauf. Den Rest, Learning by Doing, okay. Vorlesung angeguckt, nach Minute 15 dachte ich mir, du wirst nie in deinem Leben es zu irgendwas bringen. Du wirst es nie mal was bringen. Unfassbar fucking beeindruckend, wie komplex und kompliziert und unverständlich das sein kann. Ich habe mal einen Freund von mir, der hat Physik studiert und dem habe ich mal einen Tag lang begleitet in seiner Uni und habe dann also alle Vorlesungen mitbekommen, die er so hat und an Physik, gerade am Anfang hat man auch viel Mathe und dann war da so eine Mathe-Vorlesung über die L'Hôpital, so hieß der Mathematiker, der irgendwie so eine Form von Formeln entdeckt hat, was auch immer. Und der Entwickler und ich habe kein einziges Wort verstanden, halt alles nur Buchstaben und Funktionen hieß es L'Hôpital irgendwie, ja und dann habe ich herausgefunden, L'Hôpital hat halt gelebt im 16. Jahrhundert. So, da, krass. Da, weil Mathe ist ja nicht an aber irgendwelche technischen Fortschritte. 17. Jahrhundert. Aber Mathe ist ja nicht an technischen Fortschritt gebunden. Sobald du mal die Leibniz, sobald du mal die Zahlen hast, sobald du mal Newton und Leibniz haben es geschafft, hoch 2, verstehen wir, Wurzel, passt, haben wir alles ab. Dann sind ja alle Möglichkeiten auch. Aber da war auch noch was möglich. Da waren halt auch noch Dinge unerkannt. So. Da konntest du noch zu was werden. Auf der anderen Seite denke ich mir, die sprechen halt auch eine andere Sprache. Man hat das halt auch mit diesen ganzen Übersetzungen, da hast du hier ein I, da ein A, da ein komisches Z-Symbol, was aber eigentlich eine Klammer ist und eigentlich dann, oder Matrizen oder sowas. Das sind halt auch alles so verschiedene, andere Sprache. Wenn du die Sprache gelernt hast erstmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu komplex ist, das zu lernen. Ich glaube nur, die Schwelle, um Dinge zu verstehen erstmal, die ist relativ hoch. Ich muss ganz kurz den Typen googeln, damit ich mich jetzt nicht komplett... L'Hôpital heißt der Typ. L'Hôpital. Ah doch, ja, 17. Jahrhundert. Ja, passt. Kannst du rausschneiden. Ja, wir wissen beide. Ich kenne diesen schnippischen Blick von Stefan T. Hörst du das? Moment mal. Da, Die kümmern uns im Retten. Um Hallo! Retten. Hallo! Hey! Das ist ein Schiff in der Ferne. Das klingt aber, als wäre es ziemlich weit weg. Hey! Hier in dem Igloo! Hallo! Der Schneesturm ist viel zu dicht. Die Flocken zu groß. Das Herz zu schwer. SOS! Sie kommen näher! Wo kommt denn hier ein Schiff her? Ich wusste gar nicht, dass wir so nah am Meer sind. Unsere Eisscholle ist weggetrieben. Ruder! Schnell, Ruder in die Richtung! Oh! Ein Otter! Also, wie heißen die? Seehund! Wir halten uns am Seehund fest! Seeigel! Zieh uns, kleiner Freund! Und so waren sie gerettet. So ging das dann. Die Podcast-Eisscholle. Das nervt immer mal aus. Ja, mach mal aus. Echt nervig. Doofe Idee. Aber das ist die neue. Ich finde. War das die ganze Zeit die Klimaanlage an? Ist doch scheißegal. Willst du mich ver. Lass doch mal an. Stefan T. Punkt, ey. Das ist doch völlig egal, die Klimaanlage. Nein, ich lass sie jetzt an. Die Leute denken, wir haben den Scheiß extra reingeschnitten, um davon abzulenken, dass die Klimaanlage die ganze Zeit an. Nein, wir haben das reingeschnitten, weil wir keine Themen haben, weil wir uns nichts überlegt haben. Und das ist jetzt der neue Trick. Der neue Trick ist jetzt, wenn wir uns nichts erlebt haben die Woche, dann haben wir, wenn wir beide nur auf unserem faulen Arsch sitzen und Netflix gucken, dann machen wir einfach das. Dann machen wir jetzt Sound-Episoden. Du hast heute mal erzählt, dass du deine 100 Lieblingsfilme zusammengetragen hast. Hast du Interesse daran, diese Liste zu veröffentlichen? Ich glaube, da werden viele Leute interessiert. So die 100 Top-Filme von Stefan T. Ja, aber das waren die 100 Top-Filme im Februar 2012. So, dabei hatte ich einen sehr speziellen Geschmack. Da hatte ich diese Emo-Phase. Ja, viel alte französische, hier Jean Lablablas. Fellini, François Kellin. Ich muss, ja, Kellin. Aber ich hätte Bock darauf. Also wir sollten das beide machen. Und zwar sollten wir beide die Top 100 machen. Wir, immer das mal. Schneidet sich so stark einfach, dass es dann irgendwann. Wenn's ja, du kannst ja auch nicht die dann den Top 1000 Filme machen. So, das überschneidet sich dann. Da sind ja die gleichen Filme drin. Nee, aber interessant ist es ja, dass man es mal in so einem Gespräch zwischendurch einfließen lassen kann. So, übrigens meine 99, König der Löwen. Stimmt. Platz 2 Smurfs. Oh, Smurfs 2. Das war richtig gut. Smurfs 2. Nee, ich dachte mir schon oft, weil ich krieg manchmal so Nachrichten, so hey, was sind deine Lieblingsfilme, kannst du irgendwas empfehlen, Serien und so, ob man nicht irgendwo, das hatte ich schon mal erzählt, glaube ich, ne, dass man irgendwo. Du kannst ja bei IMDb, das ist ja auch noch eine Seite mit unbegrenzten Möglichkeiten. Stimmt, du kannst wir haben heute da, YouTube entdeckt, jetzt entdecken wir mal IMDb. Ja, du kannst nämlich da alle Filme, die du jemals geguckt hast, werten und der legt auch nochmal eine Datenbank an mit allen Filmen, die du gesehen hast, allen Filmen, die du bewertet hast. Mega geil. Du kannst ja, aber da habe ich bis jetzt schon mindestens 20 Filme, denen ich 10 Sterne gegeben habe. Ja, aber das theoretisch kannst du da auch noch so Listen anfertigen. Und da kannst du auch zu jedem Film noch ein bisschen was schreiben. Dann kann man bei Florentin Wild draufklicken. Stimmt, so eine Liste. Du kannst Listen. Dann kann man die veröffentlichen. Und auch mit Serien, ne? Ja, das ist natürlich richtig cool. Ah, das ist natürlich cool. Und da kannst du auch immer kleine Texte zu schreiben. So. Wer darauf steht, muss sich das angucken. Wer Blut nicht gefällt und auch nicht lachen möchte, für den ist die Serie leider nichts. Kein Scream für dich. Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht schlecht. Könnte ich vielleicht mal machen. Mach mal. Also ich wurde auch neulich gefragt, als ich was zu Dunkirk geschrieben habe, an Ulk, wie mir der Film gefiel und so. Und ich wollte erst was schreiben, aber so ein irgendwie habe ich auch nicht Twitter dann als die beste Plattform dafür empfunden, weil so 140 Zeichen. Leute schreiben dann immer schnell, wow, der Film hat mir aber gar nicht gefallen und dann haben sie noch für 60 Zeichen Platz, ohne Begründung zu finden. Es ist immer so ein bisschen blöd und wird dem Film auch nicht gerecht, wo man sich 2,5 Stunden reingesetzt hat, um den zu gucken. Ich denke mir oft immer, dass ich mit meiner Meinung mehr Schaden anrichten kann als helfen, weil ich denke mir so, eigentlich sollte es dir egal sein, was ich denke. Wer bin ich denn? Also ich bin ja, wenn du jetzt einen Filmkritiker fragst, ja, wenn du jemanden, keine Ahnung, Tarantino fragst, hey, wie fandest du Dunkirk, dann kommt da bestimmt eine interessante Antwort, aber ich... Also ich kann verstehen, dass wenn Leute verfolgen, was ich mache und mich als Bezugsperson akzeptieren, dann wissen wollen, was ich schaue. Ja, aber ich denke immer so, mein Geschmack hilft euch nicht. So, weil ich habe keine Ahnung davon, was ich tue. Jetzt wirklich jemand, der krass Ahnung hat und alles. Weil ich sehe vielleicht von allen Filmen 0,1%. Naja, aber du bist doch Schauspieler. Also, ja, aber das ist so geil. Ich als Schauspieler ich kenne ja nicht. Ich mich kann als ja Autor nicht sagen. Es gibt ja oft die Sache, dass man sagt, okay, Film A ist gut, aber man findet Film A nur gut, weil man Film B, C, D und E nicht gesehen hat, weil die viel besser sind. Und weißt du, du brauchst ja auch einen gewissen Hintergrund. Dann freuen sich die Leute, die auch dann zumindest über die Tipps, die vier Filmtipps. Die ich aber nicht gesehen habe. Ich meine, ich bin so arrogant, zu behaupten, dass dass meine Kritik interessant sein kann. Okay. Worauf basierst du das? Warum denkst du, dass deine Kritik Leute hören uns ja auch, weil wir unterhaltsam sind. Filmkritik ist ja auch nichts anderes als eine andere Form der Unterhaltung. Aber nee, Unterhaltung ist das Gegenteil von Kompetenz. Nee, das stimmt überhaupt. Das ist völliger Bullshit. Jetzt hast du uns gerade, Alter, das ist gerade jegliche Kompetenz angesprochen. Oder jegliche Unterhaltung. Ja, oder das. Beides furchtbar. Man weiß nicht, was schlimmer ist. Also, nee, erstmal bin ich Autor, hauptberuflich. Du bist hauptberuflich Schauspieler. Heißt, unsere Jobs haben schon mal so eine gewisse Berechtigung, was zu Filmen zu sagen. Jetzt im Speziellen. Oder gerade nicht. Weil wir gerade selber Warum? Total tief drin stecken und immer subjektiv. Bäcker sollten dir nicht sagen, was können sie heute empfehlen? Ey, ich habe mich da echt raus, ich stecke zu tief drin. Ich habe heute Morgen diese Laugenbrötchen gemacht, ich habe gerade eben diesen Streuselkuchen gemacht. Ich habe keine Ahnung. Naja, vielleicht ist es bei Streuselkuchen was anderes. Na, aber ich würde schon sagen, ich würde nicht, naja, weiß ich nicht. Einerseits, eine fundierte Kritik kriegst du natürlich von so Leuten nicht, weil die halt total drin stecken und weil die ja selber eine Vision haben, wie sollte ein Film sein. So, ich würde uns jedenfalls eine gewisse Unterhaltsamkeit unterstellen und eine gewisse Expertise auf dem Gebiet. Also, glaube ich, sind wir relativ gut geeignet dafür, als Ansprechpartner für Filmkritik. Ich glaube, dass gerade bei solchen Sachen so der Beruf des Kritikers schon wichtig ist, der Klar. nicht selber involviert ist und der halt ein breites Feld an Meinungen hat. Klar. Wohingegen, wir haben zum Beispiel eine gewisse Vorstellung, wie Comedy sein soll. Wir haben einfach gewisse Sachen, die mögen wir nicht und wir wissen, Comedy soll so sein. Ja, für Comedy-Filme finde ich tatsächlich das interessant. Das ist aber auch noch ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, da sind wir wirklich keine guten Ansprechpartner. Mag sein, weil wir die meisten Sachen einfach nicht gut finden werden. Ja. Weil wir da sehr Sachen gut finden, wo wir halt irgendwie eine Vorstellung haben. Ja, weiß ich nicht. Ja, also ich glaube, aber für Filme generell verstehe ich, warum Leute dich fragen. Und ich habe auch immer überlegt, mal so einen Podcast zu machen oder so ein kleines Format für Mädchen. Lass uns mal einen schönen Filmpodcast machen. Wo man ein bisschen was über Filme sagt. Der Filmtalk. Wir machen mal einen schönen Filmtalk. Ey, Filme aufs Ohr. Oder wir gucken mal so einen Film. Und dann machen wir einen Audiokommentar dazu. Und dann können Leute sich den anhören. Zu einem Film, den die Community sich aussucht für uns. Und dann natürlich, wie ich die Community kenne, wird es dann irgendwie Smurfs. Sex in the City 2 sein. Mm. Smurfs. Fucking Smurfs. Ich bin mittlerweile auch echt in so einem Unterhaltungslimbo gefangen, dass ich nicht mehr weiß, was ich anschauen soll. Ich switch immer zwischen Serien, einzelnen Serien und dann zwischen Serien und Filmen. Dann wieder Filmen und irgendwas anderes. Ich bin mittlerweile so überfordert mit dem Überangebot. Ich habe gestern zwei Filme angefangen. Ja. Einmal den Film Habermann über irgendwie so Nazi in der Nachkriegszeit irgendwie hier. Über Jürgen Habermas. An dem sie die Rechte nicht bekommen haben. Also hier Jochen Habermann. Ein berühmter Kommunikationswissenschaftler. So ein Film mit Ben Becker unter anderem, dachte ich mir, ah, cooler Film. Aber das ist dann einer, leider sind bei diesen historischen und gerade in Nazi-Filmen sind es immer so dusselige Koproduktionen zwischen Tschechischem und Deutschen und die sind leider oft so schlecht geschrieben, dass es so unerträglich ist und die haben kein Gefühl für Spannung oder Figuren, das ist alles schlecht, obwohl mich das Sujet interessieren würde. Dann habe ich mir angeschaut auf Netflix Defiance mit Daniel Craig, irgendwie so polnische Partisanen, auch im Zweiten Weltkrieg. Habe ich auch angeschaut, auch aufgehört nach 10 Minuten. So, und dann sitzt du da und liegst du im Bett und denkst dir, was, hätte ich auch einfach nichts machen können. Das habe ich auch früher noch nie gemacht. Ich habe früher niemals Filme aufgehört zu gucken. Ja, das ist gut. Das sollte man machen. Das ist auch mittlerweile irgendwie, wäre es bei mir auch zur Gewohnheit so. Auch, dass ich mal Serien anfange und nicht zu Ende gucke so. Auch Ozark habe ich erst so die erste Folge geguckt, fand es ganz cool, dann die zweite, dritte und dann irgendwann noch aufgehört so. Wobei ich es bei Serien noch verstehe, weil du da auch ein Commitment eingehst, in sehr viel Zeit deines Lebens zu opfern. Aber ich höre auch auf, Filme zu gucken so. Und das ist auch, mittlerweile bin ich auch am abends sitze ich schwitzend vorm Fernseher und denke mir so, fuck, was gucke ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich könnte eine neue Folge Rick and Morty gucken. Ich könnte endlich mal mit der neuen Staffel Game of Thrones anfangen. Ich habe aber auch gerade Bock auf Dr. House. Dann habe ich 50 Filme auf der Watchlist bei Netflix, 120 Filme auf der Watchlist bei iTunes. So, was gucke ich jetzt? Und ich bin bestimmt eine Stunde am Überlegen, was ich gucke. Dann noch eine Stunde am Überlegen, dabei Dinge anzufangen und dann aufzuhören, bis ich mich mal irgendwann entschieden habe, ey. Weil die Opportunitätskosten zu groß mittlerweile sind. Weil du an zu viel kommst. Es wird auch immer schlimmer. Ich denke mir mit jedem solcher Abende, 5 Sachen angefangen, denke ich mir, es wird schlimmer. Ja. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist an diesem heutigen Abend noch ein bisschen geschrumpft. Morgen wird es noch schlimmer. Ja, ich denke mir vor allem mittlerweile, ich habe gerade nicht diesen neuen Film geguckt. Ich habe stattdessen 100.000 andere Filme nicht geguckt. Mm. So denke ich mittlerweile. Ich habe 100.000 Filme heute Abend nicht gesehen, ja, weil ich diesen einen Film geguckt habe. ist eine harte Zeit, ey. Man muss das auch wieder mal wieder, man muss das trainieren und lernen, Aufmerksamkeit spannen. Oder aber warum? Sind mal so 5 Jahre lang Leuten verbieten, Dinge rauszubringen. So, ab jetzt haben wir 5 Jahre Zeit. Die Aufhol-Etappe. Ja, ja. Die Weltwirtschaft bricht zusammen. Spart mal lieber, und dann spart euch die Billigproduktion. So, macht dann geile Filme. Fangt jetzt an zu schreiben, um in 5 Jahren eine bessere Staffel Game of Thrones zu schreiben. So. Und jetzt macht mal 5 Jahre lang nichts. Hm. Bringt mal nichts raus. So ein Verbot, was rauszubringen. Ja, da gibt es bestimmt irgendwie so einen Frechdachs, der auf YouTube dann doch wieder weiter Videos macht. Ja, ich und weiß, dann gehen der alle zu dem, Bell. Dann gehen alle zu dem und sagen, ah, geil, ich hol mir die Klicks vom Klickbaum. Ich glaube, 1752 hatte der September nur 20 Tage. Weil Leute gemerkt haben, unsere Zeitrechnung funktioniert nicht, wir killen 10 Tage. Und da seitdem, da hatten Leute auch da Geburtstag. So, und dann, ich glaube, bei Franklin oder so, da stehen jetzt 2 Jahreszahlen als Geburtstag. Entweder am 22. Februar oder am 10. Februar das Jahr davor Geburtstag. Irgendwie so ein Bullshit. Ja. Weil die da in seinem Jahr einfach 10 Tage getötet haben, damit die Sonne wieder einigermaßen hinkommt. Das ist ja ultra hinkommt. Verwirrend. Einfach. Mega verwirrend. Auch jetzt rückblickend mega verwirrend, weil man nicht genau weiß, war damals der 24. Dezember der 24. Dezember, den wir heute haben und so weiter, weiß man gar nicht mehr. Kommt alles also verloren. Ein Land. Ein paar Leute in einem Land haben das entschieden und die gesamte Menschheit leidet darunter für den Rest der Zeit. Weil du immer denkst, oh, Sonnenfinsternis, vor 10 Millionen Jahren am 4. Moment war das da, der 8., 6., 7. und ach Gott. Das will ich auch Anna Friebel fragen und schickt uns gerne noch weiter Fragen, wir haben schon ein paar bekommen. Auf jeden Fall, es wird immer konkreter. Star-Astronomin, die bald zu uns kommt. Wortwörtlich Star-Astronomin. Wow! Und wir sind nur, was ist denn ihr Lieblingsmusical? Okay. Starlight. Wer ist denn ihr liebster Star? Ja, und genau, und da habe ich mir auch überlegt, sowas zu fragen, wie, warum man sich nicht einfach als Mensch irgendwann sagt, fuck it Tage, fuck it Sekunden, sondern einfach sich anfängt, an Naturkonstanten zu gewöhnen. Und wenn die Sonne in diesem Zeitpunkt des Jahres dasteht, ist dieser Zeitpunkt des Jahres und nicht der 24. Februar, weil wir uns das mal irgendwann ausgedacht haben. Ja, aber dann hast du irgendwann 12 Uhr und es ist dunkel. Nee. Einfach nach der Sonne. Mittags und es ist stockdunkel. Du musst es ja immer anpassen, damit so die Gewohnheiten des Menschen übereinstimmen. Aber nun mal so, dass wir nicht 365 Tage um die Sonne brauchen, sondern halt ein bisschen schneller sind. Ja, aber das ist ja noch verwirrender, wenn du dann in einem Buch liest und ich stand auf um 16.30 Uhr, weißt du nicht, ja, ist es jetzt früh oder spät? Weil für mich ist es spät, wir aber brauchen 23,9 Stunden. Ja, das verstehe ich schon, aber du musst es ja trotzdem anpassen. Ja, deswegen brauchen wir andere Einheit für Sekunde. Andere Einheit für Sekunde, andere Einheit für Minuten. Ach so. Und dann hast du einfach, jetzt ist der Tag halt, unsere neuen 24 Stunden sind halt eigentlich 23,9 Stunden. Und deswegen passt das dann besser. So. Warum man als Mensch diese Arroganz hat, Einheiten zu kreieren. Mich würde interessieren, ob man in der Wissenschaft auch mit unserem Datum rechnet oder ob man nicht einfach sagt, okay, Tag 0, Tag 1, heute ist halt Tag 26.436, damit man nicht immer diese März und September und dann ist das jetzt ein Schaltjahr und 31.30, mega bescheuert. Dumme Scheiße da. Florentin, hey. Kein Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr einfach. Du hast, glaube ich, so eine Kein Bock mehr. Ja, dann bring doch deinen Sozi-Scheiß hier über uns alle, ja, ey. Diese links. Wenn erstmal die roten Flaggen wehen, ja, dann haben wir eine ganz andere Gesellschaft. Doch die Welt hier unter. Hat doch nicht funktioniert damals. Das war Amateure. Ich könnte das besser. Okay. Was machen wir mit unserem Inuit-Volk, was wir auf unseren Frachter hier bekommen haben? Was machen wir mit denen? Die kriegen Geld vom Staat, so viel sie wollen. So, gut, dann haben wir jetzt kein Geld mehr. Ja, gut, ohne Geld. Staatskassen sind leer. Wie willst du die Wirtschaft ankurbeln? Die machen ja, da nichts damit. Fragen wir die sitzen auf ihrem, bisschen, was auf ihrem Scheiß Inuit, Verzeihung, Eskimo-Hintern, sitzen die da und machen nichts. Die arbeiten noch nicht. Da kommt kein Konkurrenzverhalten auf oder so. Die sterben doch alle, weil die jetzt alle zufrieden sind. Gesättigt mit ihrem scheiß Fisch. Es war ein Fehler, unser ganzes Geld in Inuit zu geben. Das sehe ich jetzt auch ein. Sorry. Entschuldigung. Aber ab jetzt gibt's kein Geld mehr. Wir haben jetzt nur noch Lebenszeit und jeder muss selber überlegen, was er damit macht. Ich sag dir, jeder kriegt so ein bisschen Geld. Wer Brot will, der kommt zum Brotmann und kriegt Brot. Jeder kriegt so ein paar, bisschen Geld, aber die arbeiten, die kriegen richtig Geld. So. Und auf alles Geld, was sie haben, nehmen wir denen so ein bisschen Geld ab. Aber das ist ungleich verteilt mit Privilegien und so ein Scheiß. Die mehr machen, kriegen auch mehr. Ich wollte gar nicht Bundeskanzler sein. Ich wollte das nicht. Du bist Eiskönig. Eiskanzler. Leute, ja, was? Wieder so eine Pressekonferenz, ey. Nervt doch nicht. Scheiß Eskimos. Angela Merkel wurde bei einer Pressekonferenz gefragt, warum sie nur einmal im Jahr zu Pressekonferenzen kommt. Und die richtige Antwort ist, ja, weil ich keinen fucking scheiß Bock hab auf ihr Deppen, weil ihr alles hinterfragt, was ich mache. Aber jeder weiß, dass das die richtige Antwort ist. Aber sie sagt halt, nein, das ergibt sich nicht so oft. Und ach, stimmt doch gar nicht, ich bin doch ganz gut. Warum muss denn der amerikanische Präsident so häufig vor die Presse? Ist das nicht auch ein bisschen offen gelebtere Demokratie? Ich weiß es nicht, aber jeder weiß, was die Antwort ist. Das zu sagen einfach, ja, ich habe keinen Bock, mich mit euch nicht? Trottel rumzuschlagen. Warte mal, es gibt ja 1000 Pressekonferenzen, das ganze Jahr. Nee, so viel nicht. Also, wo wirklich so für die frei so Fragen stellen kann. So freien Fragen stellen ja, können. Wenn die einfach nur einen Text vorliest, klar, aber so wirklich, wo man Fragen stellen kann. Ich glaube, es gibt auch bessere amerikanische Serien. Das fühlt sich auch alles besser an, weil es einfach cooler ist. Das Wahlsystem ist cooler. House of Cards, die nicht mehr. Das fucking Gerichtssystem ist 100 ja, aber so auch, cool. Auch diese Pressekonferenz, Jury. Die da immer haben, wo dann der Pressesprecher vor die Presse tritt und so, dieser Raum und so, und dass die auch, da auch alle mit Vornamen kennen, das ist einfach alles cooler, es sieht auch cooler aus, mit diesem Pult. Ja, das stimmt schon. Wo ich auch hinaus wollte, warum wurde es eigentlich irgendwann so ein brisantes Thema, dass man nicht mehr Eskimo sagen durfte, dann wurde man öffentlich angefeindet und mittlerweile sagen alle noch Inuit. Wer hat sich da mal drüber beschwert? Hast du jemals einen Eskimo getroffen? Warum interessiert das die überhaupt? Die kriegen das doch nicht mit. Ja, vor allem, das wer ist ja auch ein bisschen beleidigt. Das ist ja auch, in welcher Sprache ist das denn so? Ja, kennen die das Wort Eskimo? Ich meine, die haben doch nichts mit uns Europäern zu tun selbst. Also die sind doch ganz weit weg. Das ist so ein Indianer-Ding, wo man, also man soll die nicht Eskimos nennen, weil das unsere scheiß weiße alte Männer-Wort war, was wir erfunden haben. Mit wir meine ich die alten weißen Herren vor uns. Und aber man soll das deshalb nicht nennen, weil die sich selber Inuit nennen. Ja, aber die sprechen eine andere Sprache als wir. Man soll Aborigines auch nicht voll Chinesen Volldeppen heißen nennen. Ja in China auch nicht Chinesen, sondern halt dann das chinesische Wort für Chinesen. Wichser. Leider das chinesische Wort. Nicht unsere Entscheidung, ihre. Also das ist ja, ich verstehe es nicht, steckt nicht drin, da gibt es bestimmt irgendwie total tolle Sachen. Das ist auch unser Problem, wir wissen zu wenig. Wir haben keine Ahnung von nichts. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir Anna Frebel aufnehmen. Die einfach mit ihrer geballten Kompetenz hier reinstolziert hier dann alles weiß. Ja, die wird mit dem großen Gehirn gar nicht durch unsere kleinen Türchen gekommen hier. Stimmt. Metaphorisch passt die gar nicht durch unseren begrenzten Rahmen durch. Ich würde gerne mal in so ein Schlaflabor. Oder so ein. Beruflich schlafen, ne? Da messen die auch deine Gehirnwellen und so. Ich will mal wissen, was ist denn jetzt so Stand? Was ist denn jetzt so Status? Wie schaut's aus, Leute? Was ist so der Status Quo? Seid mal ehrlich. Seid mal echt ehrlich jetzt. Sag mal jetzt und dann bricht ich so ein Roast von Stefan Dietze aus. Ja, Alpha-Wellen so gut wie keine. Oh! Beta-Wellen, bisschen was ist noch da? Gamma-Wellen viel zu hoch. Oder niedrig. Ja, je nachdem. War ist ein billiges Schlaflabor? Ist es ein Wohnwagen mit einer Mikrowelle? Ist es ein Van mit verdunkelten Scheiben? Das ist das Problem. Van? Ich habe erzählt, dass ich neulich beim Arzt war. Ich war neulich beim Arzt und dann bin ich da hingegangen. Dann kam ich auch relativ schnell dran. Das war wegen meines Boosterboard-Unfalls. Und dann bin ich ins Wartezimmer gekommen. Stefan Tietze in den Auslachraum, Stefan. Tietze in den Auslachraum. Ähnlich. Stefan Tietze ins Wartezimmer bitte, im Wartezimmer. Dann kam ich sofort dran. Und dann bin ich auf. Dann kommt man, hat man seinen Namen. Tietze bitte! Tietze bitte! Und dann höre ich erst nicht hin. Weißt du, da kenne ich nichts, ich spreche meinen Namen falsch aus, da höre ich auch nicht hin. Ich bin weiter in die Brigitte vertieft. Dann Tietze, dann stehe ich auf. Tietzling. Dann bin ich aufgestanden zu ihr und dann hat das Erste, was sie gesagt hat, war, ja, wir gehen jetzt in den Keller. Und das willst du nicht hören beim Arzt. Nein. Du willst den Satz, ja, wir gehen heute mal in den Keller, willst du nicht hören. Du willst dich im Keller. Keller ist unhygienisch. Ja. Nichts im Keller macht mich gesund. Mit jeder Stufe steigen, sinken deine Überlebenschancen. Du weißt einfach ganz genau, mit jeder Stufe wird mein Herzschlag ein bisschen langsamer. Ja. Und dann war unten halt auch noch so ein Besprechungsraum. Aber auch da kommt halt auch kein Licht rein. Heißt, es ist verdunkelt, die Neonröhren flackern. Das ist doch kein Arzt. Das ist ein Verhörraum einfach. Das ist doch kein Arzt. Betreiben Sie Sport? Ja, verdammt nochmal, sie treiben keinen Sport. Ich sehe es an ihren Werten, wenn überhaupt mal einmal die Woche auf den Heimtrainer, oder? Ich gestehe, ich habe noch nie Sport gemacht. Manchmal war ich auf dem Stepper. Da haben wir es doch. Ich bin einmal in der Woche auf dem Stepper. Stepper. Stepper. Was ist das für ein Wort? Aber ging es dann gut? Geht es dir besser mittlerweile mit deiner Vermutung? Ja, es verheilt die Wunde. Und dann mache ich bald wieder die Straßen unsicher, würde ich sagen. Piu-piu. Ist das jetzt, wurde das als Verletzung oder als Verwundung bezeichnet? Ich glaube, Verwundung ist schon mal ernster. Ich glaube, das Wort existiert nicht. Verwundung? Es war ist eine Schürfwunde, von daher passt der Wortstamm schon mal ein bisschen besser. Aber es ist eine Schürfwunde, die hat die obersten Hautschichten weggeflext, hat er gesagt. Und wir machen da jetzt ein Pflaster drauf und dann ist gut. Man kann nichts an einen Menschen kleben, ne? Doch, Pflaster. Selbst der beste Kleber der Welt. Und du kannst nicht was an die Haut kleben, weil die Haut kann sich ablösen, wenn sie will. Wenn sie will. Und die Haut kann auch aus sich selbst so Feuchtigkeit rausdrücken, mit der man den Kleber wegdrücken kann. Ich habe ja mal den schlimmsten Sonnenbrand aller Zeiten bekommen im Urlaub. Und ich glaube mittlerweile... El Gordo. Ich habe auf jeden Fall Hautkrebs. Also mache ich mir auch keine Hoffnung mehr irgendwie. Ja. Und dann der Kumpel, mit dem ich dann da war, der das gleiche Problem hatte, der sich auch komplett... Wir haben uns dann gleichzeitig den Urlaub verkackt und hatten dann so, haben uns dann gepellt während des Urlaubs so. Und wir waren dann am ersten Tag in der Apotheke und der Apotheker hat gesagt, sie sollten nicht mehr in die Sonne gehen. Ein Satz, den man am ersten Tag im Urlaub auf jeden Fall nicht zu hören will. Und dieser besagte Kumpel ist jetzt im Urlaub und meinte, er wird auch nicht mehr braun am Oberkörper, sondern er bildet sich nur noch so Sommersprossengefährliche. Und bei mir ist es ähnlich. Ich glaube, wir haben beide einfach ja, unser Todesurteil damals unterschrieben. Das ist auch. Können wir nicht in ein anderes Sonnensystem gehen? Mit einem blauen Stern oder so? Immer dieses fucking Gelb und Weiß? Und irgendwann wird es zum roten Riesen. Die Sonne wird zum roten Riesen, wenn die Supernova kommt. Frau Frebel, wie lange dauert es bis zum roten Riesen? Frag das Podcast-UFO. 16 Millionen Jahre. Na, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt zum Sport. Es war eine komische Folge. Wir waren Kapitalisten Schweine. Ja. Wir sind in Danzig eingefallen. Der rote Sturm wird sie hinwegfegen. Man sollte ja denken, auch dass bei, also ich finde, man Vergangenheitsradio hört. Also Radio in der Vergangenheit. Denkt man ja eigentlich, okay, die Mikrofone waren noch nicht so gut. Wahrscheinlich reden alle ein bisschen leiser. Tatsächlich ist alles ein bisschen lauter. Es ist immer noch ein bisschen übersteuert. Und heute sind die Kapitalisten vorgedrungen. Und die, vor allem. Ich habe neulich viele Dokus über die Nürnberger Prozesse geguckt. Ah, geil. Geil. Mega einfach geil. Ja. Diese Leute zu sehen, wie sie mit der Wahl konfrontiert werden. Mm. Oh, es ist toll. Und Hermann Göring. Ah, Göring. Die sprechen einfach anders. Ja. Vor allem, teilweise kannst du die originalen Tonaufnahmen hören. Und es ist das Beste der Welt. Weil die reden auch einfach anders. Und die reden auch einfach gestochen. Und die haben kein Ass. Die sagen nichts sowas wie nichts. Das wird denen ausgepeitscht. Das hat in nicht, der Jugend schon. Ich habe keine Ahnung, woher es kommt. Die Richter und so, Dolmetscher, niemand hat ein Ä gesagt. Das ist einfach nicht existent zu der Zeit. Die reden auch langsamer. Also die Uhren tickten auch damals wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Und die haben auch einfach so eine ganz klare, präzise Ausdrucksweise. Die denken nicht immer weiter nach, aber die sprechen dann einfach langsamer. Hitler ist zu uns ins Büro gekommen und hat uns die Befehle gegeben. Daraufhin haben wir sie ausgeführt. Das ist nicht schlecht. Das ist so reden. Ey, wenn das denn keine perfekte Hermann Göring-Imitation von Stefan T. Itzel war, dann bin ich mir aber auch nicht sicher. Und ganz kurz, würdest du gerne mal also verhört werden als Angeklagter? Ich habe ja mal selber jemanden angeklagt. Als ich damals verprügelt wurde. Der Karatemeister. Als der Freestyle-Karate-Mann mich verprügelt hat. Was klingt rückblickend, ohne Kontext, so als ob ich einfach auf der Straße von einem Ninja Ninja-Turtle. Wow! Und dann habe ich den ja angeklagt. Und dann kam das tatsächlich auch, weil dann stellt er die halt auch Fragen. Und haben Sie was getrunken an dem Abend? Sie haben gesagt, Sie kamen von der Party. Ich kam halt. Aber ich habe nichts. Dose Bier. Gibt's Dosen noch? Weiß ich nicht. Du bist halt so wahnsinnig aufgeregt, weil du kommst ja halt selber vor. Und da habe ich mich auch teilweise so gefühlt, als ob ich verhört wurde. Dann war ich auch beim Gericht und habe mich dann selber verteidigt. Und das war auch so crazy. Und du kommst ja halt schon vor, weil dir halt so Fragen gestellt werden. Die haben ja auch krasse Methoden, wie die dann so gegenchecken und nochmal nachfragen und dann ganz am Ende nochmal mit einer anderen Fragestellung die Frage von Anfang stellen und so. Mhm. Das macht einen schon ein bisschen mürbe. Das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, ich möchte auch nicht sterben, bevor ich nicht einmal im großen Saal mich so im großen so ganz, ganz dünnes, langes Stielmikrofon nach vorne gelehnt habe und gesagt habe, kein Kommentar. Und daran kann ich mich nicht erinnern. Dann kann ich sterben. Wenn ich das einmal gesagt habe, diese nach vorne lehnen. Ich meine, man kann auch die Mikrofone länger machen. Die sind ja schon recht lang, aber nein, die sind so kurz. Wahrscheinlich muss man sich gar nicht aber auch, nehmen, aber so jeder einatmen. Denkt, man muss erstmal so einatmen. Kein Kommentar. Ich kann mich an den Abend nicht erinnern. Und dann auch so verheißungsvoll nach zurücklehnen. Ja. Und weggucken, leer in den Raum gucken. Alter, ey. Und dann so eine Doku-Stimme. Auf Florentin Will sich an diesen Abend wirklich nicht erinnern konnte, ist bis heute ungeklärt. Nach seinem Suizid am nächsten Tag. Der Mandant schweigt. Also ich. Es ist aber auch, dann hat sich Göring ja nach dem Urteil selbst umgebracht mit der Zyankali-Kapsel. Und dieser Wichser hatte dann auch noch so eine Notiz hinterlegt. Seine Sterbenotiz war ja, haha, ich hätte sogar noch eine andere gehabt, die ihr da und da findet. Und da, wo er dann geschrieben hat, wo es die gibt, war wirklich doch eine Zyankali-Kapsel. Ja. Als er hatte noch mehrere, die ihm zugesteckt wurden. So. Und haha, in your face. Und seine letzte Notiz war, ich habe sogar noch eine andere gehabt. Und da war sie. Das ist schon gut. Was ein Wichser. Er ist als Wichser gestorben auch einfach. Also es wirklich, du klammerst dich dann an alles, was du noch hast. Ne? Wenn du so ein wahnsinnig mächtiger, so der zweite Mann im Deutschen Reich, so mächtig bist und plötzlich sitzt du in der Gefängniszelle, du bist es ja, du kannst ja den Machtdurst nicht einfach ablegen, den du gelebt hast jahrelang. Du musst dann schon irgendwas so, ich muss mich über andere erheben und irgendwie der Krasse sein. Und wenn es so die Zyankali-Kapsel ist, die in dem Kerzenständer versteckt hat. Auf jeden Fall. Schon geil. Das ist schon verrückt. Ja, auf jeden. Aber vielen Dank, ich glaube, dank deiner Göring-Imitation sind jetzt viele Leute wieder wach, die eingeschlafen sind und die jetzt komplett genervt und erbost sich komplett noch den Rest mit aufgerissenen Augen verängstigt im Bett liegen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Podcast hebt ab.